meinte, ich fand der Film dieses Mal moderner. Weil es war zum Beispiel diese eine Szene mit Grimhild, ganz am Anfang, wo sie den Kindern oder den armen Leuten Geld gibt. Und dann wird Hagen kurz eingeblendet, aber nur ein paar Sekunden und dann wird es wieder schwarz und dann kommt wieder Grimhild. Und diese Effekte, die fand ich, waren beim letzten Mal nicht dabei. Da wurde die Szene dann dramatisch lang gezeigt. Und das fand ich moderner im Gegensatz zum Film von letzter Woche. Das war ein Unterschied, der mir aufgefallen ist. Es waren viel mehr Menschen dabei. Ja. Also, ja. Dass, wenn man so gerade entdeckt hat, dass man ganz viele Statisten auf einmal verwenden kann, dann muss man es auch machen. Das fand ich gut. Ich fand, da es ein Stummfilm ist, hat man gemerkt, also, dass die Mimik der Schauspieler sehr intens ist, also sehr, ja. Und ohne dass man jetzt irgendwas hört, kann man trotzdem Emotionen bemerken. Und also ich fand es super beeindruckend. Wobei ich fand, in einer Szene war die Mimik der Statisten fast zu stark, weil da war man hat. Ja, genau. Nee, aber das waren im Gegenteil, das waren die Nibelungen. Und du siehst Gunther, aber ich wurde die ganze Zeit abgelenkt von den zwei Männern hinter ihm, weil die so extreme Gesichtsmimiken hatten und so extrem verblüfft aussahen und geschockt. Und dann musste ich die ganze Zeit abgelenkt und musste die ganze Zeit nach rechts schauen. Und hab's das ist auch schwierig als Statist. Okay. Vor allen Dingen vielleicht damals noch, wo der Film noch nicht so jung war, aber ich war auch in Semesterferien, war ich auch mal Statist in einem Film. Und wenn dir gesagt wird, du wirst so einen Satz gesagt, du musst so und so gucken und mehr wird dir nie gesagt. Und dann versuchst du es halt irgendwie so total übertrieben darzustellen, weil du kein Schauspieler bist. Nee, aber ich fand auch, was ziemlich übertrieben war, das waren die Hunden. Am Anfang wird gefilmt, wie sie essen. Das ist ja eigentlich total eklig, wie sie dargestellt werden. Aber ich weiß nicht, ob das auch nicht damals die Leute zum Lachen bringen sollte oder... Sind sie nicht heute noch zum Lachen? Das war irgendwie doch. Der Kontrast halt. Der ganz klare, besonders als sie getanzt haben, das den anderen beigebracht haben, das war doch also herrlich. Ja, fand ich. Das primitive Leben. Aber ich weiß nicht unbedingt, ob es eine Komödie sein soll, weil die Nibelungen an sich ist ja ein Drama. Ja, keine Komödie, aber. Das kann ja trotzdem was Lustiges vorkommen. Natürlich, wie der König, der Hundenkönig, der war ja, also Attila war ja herrlich. So ich fand es auch, als sein Kind gestorben ist und irgendwie Grimhild nimmt alles in die Hand und kümmert sich da um ihre Rache und er sitzt einfach die Hälfte, die zwei letzten Gesänge irgendwie, also fünfter und sechster Gesang mit seinem Kind. Ja, und immer dieselbe Position, ne? Total. So ein bisschen wie Jabba da hat im sechsten Star Wars Teil. Aber sie hatte das ja auch. So da. Kenn ich aber nicht. Aber ich fand's super mit der Hand, das war doch auch Star Wars. Ja, der schwur, gell? Aber erstmal hat er so geschworen und dann hat er so geschworen. Naja, vielleicht ist Star Wars. Nicht auch die Nibelungen. Das ist Star Trek, siehst du? Das ist das Bock. Dieser Spooky. Ja, schwur. Was ich fand auch gut, es gibt eine Aufnahme, comment il s'appelle? Celui qui est le guerrier là. Hagen von Tonje. Le Hagen, er hat viel Geld und der hat den Hort in der Wasser gemacht. Und dann gibt es eine Aufnahme in der Wasser. Und ich weiß nicht, ob es ins Wasser war oder nur ein Dekor. Ja. Und das war also. Ich glaube. Also modern, fand ich auch. Ich glaube, es war ein kleines Aquarium, weil das war dieser kleine Fisch vorbei. Und ich habe dann ziemlich lange überlegt, ob es jetzt ein kleiner Goldfisch war, der einfach vorbeigeschwommen ist. Das sollte so aussehen. Groß, ja, weil das halt dann so. Aber das dachte ich auch bei dem Brand. Also haben die das. Ja, also das ist was, so krass. Was haben die da jetzt wirklich abgefackelt von der Masse her? Also ich weiß auf jeden Fall, dass der Schnee echt gewesen ist. Ja, das ist auch toll. Und die Büsche, glaube ich. Und die ganzen Pflanzen, die haben sie ein paar Monate vorher eingepflanzt, damit es dann, wenn sie den Film drehen, so aussieht. Blüht, oh nein. Ja, cool. Da redet heute noch jemand von schweren Produktionsbedingungen. Wisst ihr, wo das gedreht worden ist überhaupt? Also die Studioaufnahmen sind in Babelsberg gedreht worden. Echt? Da, wo heute ja auch immer noch sehr viel gedreht wird. Und außen, ich fand, das Land der Hunden sah ein bisschen aus wie am Meer mit den Dünen. So ein bisschen dünenhaft sieht das aus. Ja, war ja auch Sand, ne? Ja, eben. Das richtig gesehen haben. Aber die ganze Aufnahme war nur drinnen gemacht oder auch draußen, oder? Nee, das haben die dann im Studio halt so. Ich glaube, die haben natürlich auch draußen gedreht, aber die haben viele Dinge, glaube ich, im Studio halt nachgebaut. Schade finde, ist, im ersten Teil sieht man ja, Siegfried heißt er, ne? Man sieht ihn, also das ist ja eigentlich eine Hauptfigur im ersten Teil und jetzt auf einmal im zweiten Teil ist er gar nicht mehr da und... Er plötzlich, ja klar, er ist tot, ne? Aber plötzlich ist halt die, ich weiß nicht, durch die, sind verschiedene Darsteller und die Geschichte ist auf einmal ganz anders. Ja, also. Es sind zwei verschiedene Filme. Das ist ja so ein Stück weit die Verwandlung von ihr. Also sie wird ja zu so einem richtig, sie das sieht man ja so von Anfang an schon, als sie an dem Grab steht und die steigt ja eigentlich immer mehr nach unten. Also sie wird ja zu so einem ganz extrem Racheengel so mäßig. Und dann im ersten Teil war sie ja total zurückhaltend, fast schüchtern. Ja, und da war der Film ja auch noch viel heller und positiver. Also Siegfried war ja gerade blond und er war immer irgendwie gut drauf. Und so, und als er dann stirbt, ist das irgendwie so der Turning Point. Und er schwebt ja auch über dem ganzen Film. Also bis zum Ende ist ja alles nur seinetwegen. Ja. Er hat ja nichts mehr mit Liebe wie im ersten Teil zu tun, sondern ist ja eigentlich alles nur noch Hass. Ja, deswegen, aber am Ende sagt sie ja, mein Herz war nie mit mehr Liebe gefüllt. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie man das verstehen kann. Ja, wegen der Revanche. Wegen ihrer Rache. Wegen ihrer Rache. Sie ist total unmenschlich geworden. Ja. Und was ich fand krass in der Film, also am Anfang, also der erste Teil der Film, man hat Mitleid mit sie und oh, schade, ihre Mann ist tot und der böse Hagen ist böse. und dann im zweiten Teil, wir sind immer mit Mitleid, aber dann also durch den Film, wir sehen den Film und dann einen Moment, wir sagen, oh, warum haben wir Mitleid mit sie? Das ist total. Wobei ich muss dir da ein bisschen widersprechen, weil ich irgendwie finde, dass sie von Anfang an mit Selbstschuld ist, dass Siegfried stirbt. Ja. Weil sie ihr selbst dieses Kreuz an sein Gewand näht und sie ist dann. Und sie ist ja auch diejenige, die überhaupt diesen ganzen Streit. Also sie bringt ja sozusagen den Stein ins Rollen, indem sie Brunhild sagt, dass ihr Mann sie besiegt hat. Und daraufhin ist ja Brunhild sauer und möchte dann eben sich rächen. Aber eigentlich ist es ja so im Grunde Kriemhilds Schuld, weil Kriemhild sich nicht, weil sie nicht den Mund halten konnte. Aber ich weiß, da kann man viel drüber diskutieren. Ja, es kann sein, aber was ich vorher gesagt habe, also das ist, was ich gefühlt habe. Ja. Also nicht was die anderen haben gefühlt, aber das habe ich so. Ja, gut, ihr Kind wird umgebracht. Ja, aber das ist nicht. Ne? Ja. Also das war schon eine Karte vorher, das wusste sie, das wollte sie genau so. Darum hat sie sich ja nicht angenähert. Aber wird ein Kind umgebracht. Ja, und? Ja, das war ihr egal, sie hat es so. Ja, aber ich meine jetzt gar nicht so, wie sie sich dabei fühlt, sondern was der Zuschauer, also in der Rezeptionssituation dann fühlt, wenn du siehst, okay, der nimmt ein Schwert und in der nächsten Szene ist totes Kind da. Schnell ist auch gut. Ist doch in diesem, also das ist ja vor was weiß ich wie vielen Jahren passiert und ich glaube damals in solchen, wie sagt man das, Tribü? Clan. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob das menschliche Leben damals so viel Wert hat. 1926 ist noch so viele Stämme in Deutschland. Ja, natürlich nicht. Aber nur angeblich gespielt hätten. Das weiß man ja auch nicht. Ich meine einfach rein so vom emotionalen Effekt ist das ja eigentlich das Größte, was man machen kann. Ja, also, und der Hund so eine große Rolle. Nee, aber es ist ein kleines Baby und wenn du ein kleines Baby umbringst, dann. Also sozusagen. Aber man halt versucht, ein bisschen neutral halt hinzugucken, wieso die das so gemacht haben, weißt du? Also naja, nee, klar, es ist schon ersichtlich, aber. Ja. Ja, aber Menschenopfer gab es ja auch immer, da wurden ja auch Kinder benutzt. Ja, aber es ist ja nicht normal. Ja, nie normal nicht. Also ich meine, jetzt, wenn man jetzt objektiv drauf guckt, ist es ja ein. Aber dramaturgisch stärker. Aber es ist ja ein Märchen, ich weiß nicht, das war ja im Mittelalter oder was weiß ich. Und da sind ja sowieso viel mehr Kinder gestorben, weil es viel mehr Krankheiten gab. Und die Leute, die hatten dann, also jetzt nicht im Film, aber gewöhnlich hatten die Leute 7 Kinder und davon sind dann 4 gestorben und du hattest dann nur noch 3. Die sind ja auch an Krankheiten gestorben. Aber es geht ja nicht um Realitätsanspruch, sondern ich wollte mehr auf die emotionale Tragweite des Ganzen hinaus. Was ich schockierender fand, war, wie schnell das ging. Du guckst einmal nicht hin und schon ist das Kind tot. Irgendwie Hagen zückt sein Schwert und irgendwie überlegt er gar nicht nach, sondern er macht einfach direkt. Man sieht ja auch nie richtig, man sieht, dass die zuschlagen, wenn sie miteinander kämpfen, aber man sieht nie wirklich Blut oder, oder nur, also sehr selten. Ne? Vor allem die Schwerter, das ist mir aufgefallen, die werden nie horizontal geschwungen, sondern die werden immer in die Luft gehalten und dann irgendwie wie so geschüttelt in der Luft. Und das ist einfach so, ist so, passiert doch kein Kampf. Wenn die einfach nur so geschüttelt, wer wird denn da verletzt? Und dann auch, wenn die Leute runterfallen, die fliegen irgendwie von, was, 3 Meter von dieser Burg runter und du bist dann immer nur so da und denkst dir so, und jetzt hast du das Genick gebrochen, das ist irgendwie ein bisschen unrealistisch. Ja. Das ist so ein Kampf. Ja, was ich auch finde, also ich glaube, dass der Film, also ein Referenzfilm für andere Filme zum Beispiel, im ersten Teil der Film, also die Nibelungen im ersten Teil, Siegfried benutzt eine Tarnschleier. Ein invincible, ja, das? Ja. Und das hat auch, also in The Lord of the Rings gibt es auch diese sowas und Harry dann Potter. Harry Potter. Und nee, Harry Potter. Und ich finde, dass der Film ein bisschen wie Lord of the Rings aussieht, Formel. Genau. Ja. Weil es gibt Kampf, es gibt Liebe, es gibt Friede, Natur. Ja. Also Liebe und Friede. Also Königreiche und weißt du? Ja. Ich finde es interessant, dass die Personen eben nicht mehr klar zuordnenbar sind. Es ist ja doch klar, dass davor das eigentlich diese Schema-Personen waren, eben Kriemhild, diese perfekte Frau. Und dann stellt sich aber so ein Rückblick ein, du verstehst zum Beispiel mehr über Brunhilde. Also sie verändert sich und wird wie Brunhilde. Ja, das stimmt. Also wie sie sich verhält, wie sie guckt, wie sie sich kleidet. Und man denkt sich, okay, dann warum ist Brunhilde so geworden, wie sie geworden ist? Und da schließt sich dann dieser Kreis, dieses Wer, also Schuldfrage. Nämlich nicht, okay, da ist jetzt eine Frau gewesen, die sich verplappert hat, sondern dieser Zusammenhang, weil Brunhilde so war, wie sie war, weil sie wollte, dass ein Mann um sie kämpft, ist das alles ja ins Rollen geraten, weil dann der Mann und so weiter. Und dass man das gar nicht so sehen kann, dass dieser Mann, der ja meine Kriemhild umgebracht hat, eigentlich diesen Teufelskreis durchbrechen wollte, so ein bisschen. Ja. Das, naja. Ich finde auch, das hat was von einer Tragödie, so eine griechische Tragödie, weil, also eigentlich hat das ja nichts damit zu tun, weil das ist ja jetzt im Mittelalter, in Deutschland, das hat eher was vom Märchen, aber auf der anderen Seite diese Geschichte, am Ende sterben alle, es geht um Rache und die Person ist ja, also Kriemhild ist ja eigentlich auch, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber unheimlich stark, weil ihr Baby ist tot, also und ihr Mann ist tot, sie heiratet einen anderen. Es ist ein ganz anderes Umfeld, wo sie dann wohnt, mit irgendwelchen wilden Leuten. Sie ist es ja auch nicht gewohnt. Sie guckt ja auch am Anfang ziemlich angeekelt an, finde ich. Und, ja. Das wird ja ganz klar gezeigt. Der Boden wird ja gezeigt. Das ist ja ein Thema. Also es ähnelt schon so einer Tragödie halt. Und am Ende sterben alle. Aber es ist halt kein Märchen, es ist halt wirklich ein Sage. Also da muss man ganz klar... Ach so, das ist kein Märchen. Nein. Das ist eine Sage. Die wird auch von den Minensängern im Mittelalter immer weitergegeben, bis sie dann irgendwann auf... Minne? Oh, ich sag's mir falsch. Bis sie dann irgendwann aufgeschrieben worden ist. Ein Sarg. Ein genau, Sagen heißt es. Genau, es stand auch immer dem deutschen Volk. Aber was stand da? Dem deutschen Ehren? Nur dem deutschen Volk. Oh, das ist auch interessant, wo dann zwischendurch diesen deutschen Bund, den du nicht brichst, so ganz nebenbei eingeflossen. Du kennst die Seele der Deutschen nicht. Ja, genau, super. Aber es hat nicht diesen Kontext von dem, was dann 10 Jahre später passiert ist. Da in die Richtung geht es überhaupt nicht, sondern ich finde eher, es ist so ein... Wenn man dann diese Halle, diesen Palast brennen sieht, und das ist sozusagen, und sieht dann Kriemhildes Augen und sozusagen wirklich ja blanken Hass, sozusagen halt nur Rache und wirklich sinnloses Morden, und die bringen sich aus völlig sinnfreien Gründen um. Und dann habe ich jetzt meinen Punkt verloren, verdammt. Ich finde, das ist auch fast schon ein bisschen preußisch. Mit diesen Tugenden, die dann eingebracht werden, auch von Siegfried und allen. Wo das vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt ist. Und auch am Anfang des Films, es gibt der Regisseur, Regisseur. Der Regisseur. Danke. Der Regisseur sagt am Anfang des Films, dieser Film ist für die deutsche Volk. Und das, ich verstehe nicht, warum. Also weil die Geschichte ist fürs deutsche Volk. Okay. Okay. Soll ich mich gleich einmischen? Ja. Ich würde das so deuten. Also ich weiß nicht, ich bin gerade dazugestoßen, weiß nicht, wie weit ihr seid. Der Film ist ja vor allem der zweite Teil, ist ja eine Analogie zum Ersten Weltkrieg. Also ganz klar, ne? Es ist irgendwie Treue bis in den Tod quasi. Ne? Es geht alles in Flammen auf im Endeffekt. Trotzdem stehen alle da und stehen zu ihrer Meinung und was weiß ich. Und irgendwie, also keiner denkt, dass es irgendwie gut ausgehen kann für irgendjemanden. So, und meine persönliche Theorie ist, dass diese Widmung dem deutschen Volke zu eigen ist eigentlich ein Vorwurf. Das ist eigentlich, ja, finde ich persönlich. Und ich finde den Film, der ist ziemlich doppeldeutig. Also der ganze erste Teil ist ja, kommt ja so aus dem Märchenhaften raus. Ne, aus dieser Glorifizierung dieser Märchenwelt, worauf die Deutschen sich ja oft berufen haben, so auch schon derzeit, so ist das so unser Volkseigentum. Aber wenn man diese ganze Geschichte bis zum Ende verfolgt, endet es alles in einer absoluten Tragödie. Ne, und das ist ein absoluter Vorwurf, finde ich. Also das hat Fritz Lang nicht gemeint als stolze Widmung, obwohl das so aufgenommen wurde und glaube ich auch so im ersten offensichtlich gedacht ist, aber im Hintergründigen ist das, glaube ich, ein Vorwurf. Weil ja nach dem Ersten Weltkrieg war ja das deutsche Volk generell sehr angeschlagen, so total. Ja, die hatten halt alle ihre Werte verloren. Ne? Die Republik war ausgerufen, das ganze Kaiserreich und alle diese alten, der ganze Konservatismus war alles ein Bach runter, sowas. Und dann braucht man was, man sich festhalten konnte, deswegen Nibelung, schöner Stoff, so. Ne? Und dann zeigt Fritz Lang genau an dem Stoff, warum es so ist. Wenn man sich auch das restliche Oeuvre von Fritz Lang anguckt, vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor 33, ja. Ist ja auch, sieht man ja auch bei M zum Beispiel, gilt ja die letzte Szene schon irgendwie als Vorgriff auf dann Gerichtsverhandlungen oder fehlende Rechtsstaatlichkeit dann im Dritten Reich. Ja. Also. Vielleicht noch ein interessanter Fakt. Als dann 1933 die Nazis quasi die Macht übernommen haben, kam der erste Teil der Nibelung wieder ins Kino, weil das auch so angeblich Hitlers Lieblingsfilm war. Aber den zweiten Teil, der eigentlich dieses ganze, die Moral im Endeffekt darstellt, so, ne, es geht alles im Krieg und Flammen auf, die haben sie schon im Archiv gelassen. Also der wurde nicht aufgeführt. Den haben sie schon da gelassen. Die wollten nur diese Glorifizierung und Heldensage. Aber dieses am Ende, warum dass das alles aufgrund dieser ganzen Glorifizierung alles Bach runtergeht, wollten sie nicht im Kino sehen, weil irgendwie hat sich das ja dummerweise nochmal sehr stark bewahrheitet. Weil, also man, soweit ich weiß, wollte Goebbels ja immer unbedingt so groß sein wie Hollywood. Also er wollte ja eigentlich auch so eine deutsche Filmindustrie haben und das geht ja schon in Richtung der größeren Hollywood-Filme. Also. Die haben ja auch Fritz Lang angeboten, die Führerschaft des deutschen Films, obwohl er auch halb Jude war. Wurde irgendwie 1933, glaube ich, schon vorgeladen von Goebbels. Ich glaube genau, als das Testament des Dr. Mabuse rauskommen sollte. Das haben die aber gerade verboten, die Nazis. Und dann dachte Fritz Lange, müsste jetzt deswegen vor Goebbels treten und sich irgendwie rechtfertigen. Aber nein, Goebbels hat davon gar nichts gesagt. Er hat ihm die Führerschaft des deutschen Films angeboten. Aufgrund auch der Nibelung und Metropolis. Und Fritz Lange ist angeblich so, erzählt das. Es ist aber nicht ganz wahr. Ich habe die Biografie nicht genau vor Augen. Fritz Lange sagte, er wäre am selben Tag noch nach Paris abgehauen. Ich glaube, es dauert aber noch 2-3 Wochen oder sowas. Und er ist irgendwie richtig geflohen, hat ein Hinticket und ein Rückticket gebucht oder gekauft. Buchen konnte man, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Gab kein Internet. So, dass alle dachten, er kommt zurück, aber er kam nicht zurück. Erst in den 60er Jahren. Erst in den 60er Jahren? Also ist dann über Paris, da hat er, glaube ich, einen Film gemacht, die USA, wo dann seine Karriere auf andere Weise fortgesetzt hat und dann irgendwie in den 60er Jahren kam er zurück. Okay. Ja. Aber cool, genau das hättest du gesagt, von dem Märchen zur Tragödie. Ja, ich finde schon, dass das... Also das ist eine Sage oder ein Sage, wie sagt ihr das? Eine Sage. Aber es hat ja Züge von einem Märchen, also auf jeden, vor allem im ersten Teil eigentlich. Ja, das stimmt. Weil was im Film nicht so rauskommt, ist, dass Siegfried ein halber Gott ist und dass Brunhild auch eine Göttin ist. Echt? Ja. Das sind aber verschiedene Sagenkreise, also da mischen sich, es gibt verschiedene Sagengrundlagen, bei den einen sind es Götter, bei den anderen nicht. Wagner hat alle zu Göttern und irgendwelchen Superwesen gemacht. Fritz Lang distanziert sich ja sehr stark von Wagner, indem er alles wieder zu Menschen macht. Es gibt nur diese paar Zaubersachen, so Tarnkappen und sowas, aber eigentlich sind alles Menschen bei Fritz Lang, so wie in den grundlegenden Sagen, glaube ich auch, weiß nicht genau. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Gegenthese zu Wagner. In gewisser Weise ja. Deswegen von dem diesen riesigen Opulenten. Deswegen wollte Fritz Lang auch keine Wagner-Musik im Kino haben, sondern hat dann Gottfried Huppertz für die Musik beauftragt. Ja, ich fand die beim zweiten Teil jetzt noch schöner als beim ersten. Also sie hat mir noch besser gefallen, aber ich fand die beiden auf jeden Fall... Das war auch anstrengend. Ich habe übrigens einen blutigen Finger. Und das war vor der Schlacht. Ich habe so am Ende vom vierten Gesang, oder nee, vom vierten Gesang, glaube ich, irgendwie spiele ich so, und dann war irgendwie die ganzen Tasten so fleckig. Was ist denn da los? Habe ich irgendein Viech erwischt? Irgendwie platt gedrückt oder sowas? Dann gucke ich meinen Finger, Blut, schon wieder, nein. Scheiße, es kommt die ganze Schlacht noch, jetzt kommen jetzt die drei Gesänge, wo es erstmal richtig losgeht. Jetzt sind die Tasten voll. Ich fand vorhin, als der Film anfing, der Vorspann, den haben wir ja dreimal gesehen, war ja noch die Musik vom Lichthaus da lief. Ich habe keine Ahnung, warum. Das fand ich interessant, weil der Vorspann dann doch ein bisschen anders wirkte, fand ich. Also mit der so ein, ja, Musik von einem aus. Und viel kaputt. Drum-Maschine mit, ja. Und viel kaputt. Hm? Ja, also. Ich wollte nur sagen, da könnte man viel rumexperimentieren. Wird auch gerne gemacht. Wird auch sehr gerne viel experimentiert. YouTube gucken. Ja, genau, würde ich auch sagen, heute Morgen dieses Video. Auch ein Stummfilm, wo dann irgendjemand nachträglich, ich glaube, es war auch eine Schlacht, und nachträglich hat dann jemand Rufe eingebaut. Und das hat dann auch alles wieder ganz verändert. Diesen Stummfilm auf einmal mit Schlachtrufen. Was war das? Der Untergang der Stadt Pompeji. Ja. Von aus Italien, 1913. Ja, Italien. Hätte ich echt gern gemacht. Auch mit Elektrosachen, das ist auch klasse. Weil zum Beispiel bei den frühen Filmen, die wir heute ganz lange geguckt haben. Das ist aber. Aber wenn wir zurück zu dem. Back to topic. Zum richtigen Film. Was mir auch noch aufgefallen ist, was lustig ist, wenn ich jetzt an den Film von letzter Woche zurückdenke und an Siegfried wieder zurückdenke, dann tut mein Gehirn in mir wieder ganz anders, also das Bild anders darstellen, als der Schauspieler wirklich aussah, wenn man nur noch so seine Tugenden im Kopf hat oder was er repräsentiert. Haltung. Ja, genau, dann stellt man sich da so einen blonden Schönling vor und so sah der Schauspieler ja nicht wirklich aus. Wie dann die Gefühle, die er personifiziert, wieder das Bild verändern, das man von der Person hat oder vom Schauspieler. Ja, weil er war halt auch so eine helle Strahlefigur. Und in dem Film hast du ja eigentlich im zweiten Teil wenig wirklich so helle Momente. Sie steht, also Kriemhild steht ja sehr im Fokus und auch sehr in der Komposition der Bilder immer sehr in der Mitte und ist sehr auf sie fokussiert, aber es ist ja immer alles sehr dunkel und düster. Mhm. Das ist auf jeden Fall anders ausgeleuchtet. Ja, Mann ist das genau, also der neue Mann, der Hunne, ist das genaue Gegenteil von... Ja, in den Untertiteln als Attila bezeichnet, als Attila. Ne? Das historische Vorbild für König Etzel ist König Attila. Also es ist eigentlich die gleiche Figur, sozusagen die historische Figur, die es tatsächlich ja gab. Und da spielen auch Fiktion und Wahrheit ineinander. Ne? Das ist bei Nibelungen, also ein paar von den Leuten gab es, ein paar nicht. Und ich glaube, im Original Nibelungen-Sage ist die Hochzeit von König Etzel und Kriemhild, glaube ich, in Wien sogar. Mhm. Und der Hof von König Etzel, wie heißt der im Original? Weiß ich gerade nicht. Die Burg gibt es auch noch, also von Attila. Das ist die heutige Stadt Kran an der Donau, soweit ich weiß. Sieht übrigens ganz anders aus, aber mit dem Fahrrad mal da. Ganz anders aus als hier im Film. Worms auch, Worms ist total flach. In Worms gibt es keine Berge und große Brücken und irgendwas. Das ist alles hier total mystifiziert. Ich fand es aber auch schön, dass sie diese Sage fürs deutsche Volk am Rhein dann drehen. Hm. Wobei der Rhein ja eigentlich diese deutsch-französische Grenze ist, aber das damals irgendwie Deutschland am Rhein ist. Das ist auch irgendwie typisch, ja. Also, gut, die Sage spielt nun mal da. Das ist nun mal der. Spielt ja auch, geht ja bis Niederland, bis Xanten eigentlich. Und Isenland liegt ja auch immer noch im Rhein. Der Schatz der Nibelung liegt ja auch immer noch im Rhein. Das hat ihn nur noch keiner gefunden. Ja doch, es gibt einen, hab ich mal einen Bericht drüber gesehen, einen, der hat da mit Messungen ein großes Feld festgestellt, wo irgendwas Metallisches unten drunter ist. Müsste man allerdings sehr tief graben. Und das wollen aber die, denen das Feld gehört, irgendwie nicht. Ich weiß, es war vor ein paar Jahren so der Stand der Dinge. Aber das kommt irgendwo hin so, dass es an irgendeiner Schleife ist, wo das sein könnte. Also, das wäre doch nicht hartnäckig, das Gerücht. Also tatsächlich wurden viele Schätze auch irgendwie versenkt. Also da spielen so viele Sachen rein. Ich habe auch gehört, dass der Drachenkampf hat auch eine Vorlage. Und zwar heißt er in der Sage eigentlich Lindwurm. Ja. Und das bezieht sich wahrscheinlich sinnbildlich auf die Römer. oder irgendeine römische Legion, die halt wurmartig sich durch die Welt erzogen und hatten auch so eine Art Drachenkopf vorne so als Symbol vor sich hergetragen. Und dann gab es mal irgendeinen Sieggurt, glaube ich, weiß nicht genau. Also das sind jetzt so zweifelhafte Informationen, die ich liefere, aber das kann man so irgendwo nochmal, glaube ich, sicherer nachlesen. Und der hat mal irgendwie so eine Schlacht halt gewonnen, so im Wald gegen die Römer und so. Und das hat sich mystifiziert als Drachenkampf irgendwann so fortgesponnen. Also, keine Ahnung, welches Jahrhundert. Fünftes? Wann waren die Römer? Ach, ich bin da geschichtlich nicht so. 361 nach Christus oder so. Waren sie. Irgendwie sowas. Die Gründung Roms war 753 vor Christus. Das weiß ich auch nicht. Was ich auch noch interessant fand, war, dass jedes Mal, wenn irgendwie gesprochen worden ist, dann war ja dieser Anfangsbuchstabe immer verziert. Ja. Und mir ist auch ein bisschen aufgefallen, je nach Person hat das auch ein bisschen variiert. Grimhild war oft das Einhorn. Genau, im ersten Teil das Einhorn. Ich glaube, im zweiten Teil hat sie so ein Schwert, ne? Nee, aber auch ab und zu das Einhorn. Einhorn, also ja. Es wurde abgewechselt. Ich glaube, je nachdem, was er hat. Ja, jede Figur hat so ihr Wappentier. Genau. Wie auch in der Musik jede Figur ihr eigenes Thema hat. Und dann gibt es noch übergeordnete Themen. Es gibt das Treue-Motiv, es gibt das Rache-Motiv, was dann zum Grimhild-Motiv wird. Erzähl du weiter, ich will nicht so viel. Nee, es war eigentlich genau, ich wollte einfach nur sagen, dass mir das aufgefallen ist und dass zum Beispiel der eine, ich habe seinen Namen vergessen, die rechte Hand von König Etzel, der wo auch den Schwur geleistet hat. Rüdiger, genau. Der hat ja auch geschworen und dann waren eben auch diese zwei Finger, genau. Die er mit denen auch geschworen hat auf der Scheide von dem Schwert. Und das war dann auch sein Zeichen. Das ist mir auch aufgefallen, dass halt, wie gesagt, das immer so variiert hat. Und dass im ersten Teil, meine ich, nur Tiere vorkamen und im zweiten Teil dann auch Symbole wie Schwerter. Das könnte sogar sein, ja. Und Hände eben auch in die Buchstaben mit eingeführt wurden. Und wurden beide Teile im gleichen Jahr gedreht? Oder? Ja, ja, die wurden so quasi parallel gedreht. Also je nach Jahreszeit hat man die und die Szene gedreht. Okay. Und waren die Schauspieler bekannt damals? Oder? Die waren bekannt, also... Also Fritz Lang hat ja immer gern für die Hauptrollen unbekannte Schauspieler genommen. Ich weiß nicht, ob die Margarete Schön war, aber glaube ich relativ bekannt, also die Grimhild-Darstellerin. König Gunther, sehr bekannter Schauspieler, das war Theodor Loos. Paul Richter war auch sehr bekannt, der Siegfried. Und König Etzel ist natürlich irgendwie Fritz Langs Lieblingsschauspieler, glaube ich, mit gewesen. Rudolf Kleinrocke, der hat den Dr. Mabuse gespielt, in dem Mabuse-Film. Und in Metropolis spielte dann den Erfinder Rotwang und den Spione, den Bösewicht. Und das war es dann, glaube ich, ja. Und dann im Testament des Dr. Mabuse spielt er nochmal den Mabuse, so eine Nebenrolle. Übrigens sehr interessant, auch einer Lieblingsschauspieler, glaube ich, von Fritz Lang war Georg John. Der hat im ersten Teil den Mime gespielt, den Alberich, und im zweiten Teil spielt er den Plaode. In völlig verschiedenen Masken, man kennt ihn wirklich nicht. Das ist ziemlich interessant. Und dann gibt es den Film Die Spinnen, das ist auch ein Zweiteiler von Fritz Lang, der ein paar Jahre vorher war, ich glaube 1919. Und da spielt Georg John, glaube ich, gefühlt 10 Rollen in allen möglichen Nebenrollen. Wo ich nicht weiß, soll es echt der gleiche sein oder ist es einfach nur, weil er den Schauspieler so geil fand und ihn immer in verschiedene Masken reingesteckt hat? Das ist ja auch so ein bisschen noch wie Theater, oder? Wo man, wo ein Schauspieler auch mehrere Rollen hat. Vielleicht, aber irgendwie... Vielleicht kam mir auch Siegfried auch mal vor, nur wir haben es nicht gesehen. Ja, das habe ich mir auch schon mal Siegfried gedacht, ne? Also der Schauspieler, der Siegfried gespielt hat. Es gab nämlich mehrere blonde... Ja, aber wenn das Perücken war. Auf einer Metaebene kam er ja noch vor. Ach. Also als... Im ersten Teil, als Paul Richter dann das in Drachenblut baden soll, und dann war es wohl Paul Richter zu schade, seinen Arsch dahin zu halten, nackt in die Kamera. Das hat dann Rudolf Kleinrocke übernommen, der den Etzel spielt. Deswegen hatte man auch eine Weite wahrscheinlich. Ja, totale. Ja. Das muss ich erkennen, dass es ein falscher Arsch war. Also. Schon damals Körperdouble. Ja. Schrecken, wie früh sie schon damit angefangen haben. Werden wir demnächst noch erfahren, dass die Hunde, die von der Burg runtergefallen sind, dann eigentlich auch Stunt-Double. Die war auf jeden Fall zeitweise eine Puppe. Ja. Ja? Also das hat man gesehen. Ich bin mir reif, weil die war teilweise so starr. Wer? Das Kind. Das Kind. Das kleine Kind. Also auch Also kannst du jetzt nicht verbürgen, gestorben aber ist. Es sah so aus. Doch, als es gerade gestorben ist und Edson es auf die Hand genommen hat, aber er hat es gleich dann in seinen Umhang versteckt sozusagen. Ja. Fritz Lang war ja bekannt dafür, dass er alle Szenen zigmal gedreht hat, bis es alles gesessen hat. Das hätte man einem Kind niemals zumuten können, glaube ich. So schon. Aber das fand ich sehr gut. Also ja, nicht, dass sie jetzt weinen musste, aber jetzt sehr Kinder können schnell anstrengend werden im Film. Aber das fand ich ganz gut. Das war auch ganz gut inszeniert. Wie eigentlich alle. Baby ein bisschen leid, als König Etzel oder Attila es ihm zum ersten Mal sieht und er ist ja so herzt. Und ich dachte mir, also ich fand ihn schon fürchteinflößend. Aber dieses Baby muss ja total durcheinander gewesen sein. Da gibt es eine schöne Geschichte über Maleficent, der vor ein paar Jahren lief mit Angelina Jolie. Wenn ihre Kinder Angst vor ihr hatten? Nee, die haben Kinder gecastet für... Die hatten 3000 Kinder, haben die gecastet und die hatten alle Angst vor ihr. Und deswegen musste ihre Tochter dann das Kind spielen in dem Film, weil sie die Einzige war, die keine Angst vor ihrer Mutter hatte in diesem Kostüm. Ach so. Ja, weil die hat ja so einen mit Hörnern und so, die spielt die dunkle Fee. So. Und dieser, ich glaube, wenn man 3 Jahre alt ist, sieht es schon gruselig aus. Ja, eben auch mit dem, wie heißt der, Hagen Tronje, der hat ja auch das Kind in die Arme gehabt. Das arme Kind. Also. Ja. Die fand ich fantastisch, den Darsteller von Hagen. Ich habe nur nicht verstanden, was das mit seinem Auge sollte. Der war, hat nur ein Auge. Ja, aber warum das dann so zugewachsen ist? Naja, es ist halt, sieht besser aus. Gruseliger. Gruseliger, ja. Ja. Also ein bisschen wie ein Pirat mit der Augenklappe. Und ich wollte etwas sagen. Also die erste Teil habe ich auf Computer gesehen. Und dann, also heute habe ich es im Kino gesehen. Und es ist voll anders. Also mit Kino es ist voll schöner und... Und man fühlt mehr Emotionen als mit Computer. Also es ist sehr neutral im Computer und im Kino es ist voll schön. Und die Farbe des Films sind sehr beeindruckend und auch die Kontraste und wie die Darsteller sich in der Mise en Scène. Ja, also die Mise en Scène in dem Film war echt interessant, wenn man den Film im Kino schaust. Das ist ein sehr schönes Pamphlet jetzt gewesen. Für den Film ins Kino. Ja. Nicht auf dem Fernseher oder Laptop zu sehen. Aber du hast ja auch wahrscheinlich den ersten Teil dann ohne Musik gesehen, oder? Da war auch Musik, aber... Im Internet hast du wahrscheinlich gesehen. Ja, da ist dann im besten Fall die Originalmusik drauf für Orchester, ja. Okay. Aber es stimmt, dass gerade Stummfilme sind ja nun fürs Kino gemacht und nicht fürs Fernsehen, weil Fernsehen gab es ja nicht. Später als Fernsehen gab, hat man Filme auch ein bisschen so gefilmt, dass sie im Fernsehen auch funktionieren. Bei Stummfilmen halt nicht. Und deswegen müssen die eigentlich auf die Leinwand, weil die auch viel mehr mit Totalen arbeiten als mit Nahaufnahmen an vielen Stellen oder auch Nahaufnahmen oft weiter weg sind. Das ist sozusagen ist fürs Kino gemacht. Deswegen funktionieren die im Kino wesentlich besser als auf dem Fernseher. Das fand ich gestern bei dem Harold Lloyd-Film. Da waren ja auch einige Szenen, wenn ich die 1925 oder 24 im Kino gesehen hätte, wäre mir vielleicht schwindelig geworden. Also dieses von ganz oben, wie man ihn herabsieht. Ich habe ja auch mal gelesen, dass es wohl Krankenschwestern im Kino gab, um den Ohnmachtsanfällen vorzubeugen. Nein. Doch, also krankt sich zumindest. Mit die Musik, also die Musik ist auch Teil davon, also es ist nicht nur Musik, es ist auch ein kinematografisches Ereignis. Ja, Ereignis. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann zusammen. Ja. Orchester natürlich noch schöner als für Klavier, aber ich habe mir Mühe gegeben, den Orchestersound quasi mit viel Tremolo zu reproduzieren. Was übrigens sehr interessant in der Musik ist, und das finde ich das ganz Geniale an diesem, gerade an diesem Teil, dass das ja stetig aufbaut, es wird immer wilder und es wird immer dissonanter. So, ne, dann fängt die Schlacht an, dann kommen diese ganzen Schlachtmotive und das zieht sich ja ewig, also auch musikalisch, und das ist ja immer einfache Strukturen, es wird immer unmelodischer. So, und es wird immer mehr eigentlich große, dissonante, brachiale Flächen, wenn man so will. Immer noch im romantischen Musikstil, also es ist noch nicht die Moderne, aber es bricht das schon so ein bisschen auf. Bis zu dem Moment, wo das Drama in den Bildern weitergeht, nämlich wenn der ganze Palast brennt und dann Volker anfängt, sein Lied zu singen, sein Schlusslied. Dann setzt die Musik quasi dieses ganze illustrative Krach, gescheppert, was man, wie man will, der ganzen Messer und dieses ganze Tumult bricht ab und es kommt dieser ganz lyrische, aber mit vielen, wenn man so will, fatalistischen Dissonanzen durchsetzte Klagegesang von Volker, der sozusagen über allen liegt und alle im Film reagieren ja quasi drauf. Wie er da singt und alles andere ist jetzt egal. Es ist irgendwie, die Katastrophe ist da, es ist nicht mehr aufzuhalten, das Ende ist da, alle wissen, jetzt kommt dieser Abgesang. So dieser große Spannungsbogen, bis er dann den Pfeil in den Hals kriegt. Das finde ich großartig. Das wird so genial aufgebaut, dieser riesige Musikschwall an Krach und dann kommt dieses lyrische, zarte. So. Ich finde auch, wie die Schlacht inszeniert ist und wie lange die dauert. Also ich musste da immer dran denken, in Musicals zum Beispiel, so diese letzte Tanzszene, die 15 Minuten geht und 15 Minuten nur gesteppt wird oder ähnliches. Oder von Visconti, der Leopard, die Ballszene am Ende, die 40 Minuten dauert. Also sozusagen so dieser absolute Höhepunkt des Ganzen. Wenn man sich es am Stück anguckt, sind es ja fast 5 Stunden. So, und damit man dann so den kompletten dramatischen Höhepunkt. So. Und das fand ich sehr, sehr, also vom Spannungsaufbau her wirklich fantastisch. Aber ist es spannend? Also ich finde das schon bei Herr der Ringe schwierig. Also wenn jemand kämpft, dann kämpft jemand. Und dann habe ich diesen Fakt realisiert. Und dann, weißt du, und dann passiert Anführungszeichen immer wieder, es waren ja auch die gleichen Szenen, es waren exakt dieselben Szenen teilweise. Also es fiel jemand exakt gleich, ja. Zweimal oder so. Das ist natürlich so. Aber so ein bisschen. Spricht nicht. Nee, das war es eigentlich so. Bei dem Film ist es ein bisschen schwierig. Der Film war lange nicht so erfolgreich wie der erste Teil. Deswegen wurde er massiv gekürzt und massiv geschnitten und es sind eigentlich nur fragmentarische Fassungen überliefert. Das Münchner Filmmuseum hat den Film über Jahre, wenn nicht fast Jahrzehnte, rekonstruiert und alle möglichen Fassungen kombiniert. Die Fassung war schon mal relativ vollständig und dann hat es die Murnau-Stiftung den Film vor ein paar Jahren halt nochmal restauriert. Das ist die Fassung, die wir jetzt haben. Und die haben allerdings ein paar, es ist Auslegungssache, es sind so Kompromisse halt bei der Rekonstruktion. Die haben teilweise auf ein schlechteres Negativ zurückgegriffen, was die optisch beste Qualität hatte, aber eigentlich das einzige Negativ in dem Film, glaube ich, war, also Kameranegativ sozusagen, und hat aber viele Takes halt, waren etwas kürzer und da waren halt auch Duplikate drin, was du eben sagst, deswegen fällt jemand nochmal genauso runter. Das haben sie halt, sind halt Fehler, die damals teilweise gemacht wurden, bei der Rekonstruktion quasi nicht berichtigt wurden, das ist so ein bisschen schwierig. Also, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich halte diese Rekonstruktion des Films ein bisschen fragwürdig. Also da fehlen auch noch Stellen drin, die auch in der Münchner Fassung noch drin sind. Das sind so ein paar Einstellungen, die haben sie vergessen. Man sieht es jetzt nicht, das sieht erstmal alles sehr schön aus. Ich finde so ein paar Szenen, zum Beispiel, wenn Kriemhild den Rüdiger auffordert, dann sozusagen reinzugehen und den Haken rauszuholen, dann liegt die Schärfe bei dem Dialog auf dem Hintergrund. Und das ist zum Beispiel in der Münchner Fassung nicht so. Da ist die Schärfe auf den beiden. Das ist sozusagen zweites Material, was für eine Auslandsfassung dann verwendet wurde, weil da wurde halt Fehler gemacht beim Drehen. Tatsache ist, es lief so im Kino, allerdings nicht in Deutschland sicherlich. Und deswegen kann man es wieder verwenden. Das ist so eine Frage. Was nimmt man jetzt für die Rekonstruktion? Nimmt man jetzt das optisch bessere Material oder das schlechtere, was aber dann vielleicht der bessere Take ist? In dem Fall wurde immer zugunsten des besseren optischen Materials entschieden, was meines Erachtens falsch ist an vielen Stellen. So. Und es gibt noch eine andere Stelle, zum Beispiel, wenn die drei Königsbrüder da sitzen bei so in der ersten Hälfte des Films bei, ach, wie heißt er, Dietrich von Bern, und der sagt dann irgendwie, denk dran, zu wem er kommt, zu Kriemhild. So, und da ist nochmal zweimal exakt der gleiche Take von den Brüdern drin. Einmal in einer guten Qualität, einmal in einer schlechteren Qualität, was ein Duplikat ist. Gibt es aber eine andere Fassung, gibt es das nochmal einen anderen Take dafür. Also es ist alles so ein bisschen teilweise nicht korrekt zusammengeschustert. Aber mal zu dem, dass das nicht nein, dass das nicht spannend ist, oder das ist halt einfach, man könnte es auch auf 2 Minuten runterkürzen, aber dann hätte es ja nicht, das würde ja völlig aus dem Rahmen fallen, das passt ja nicht zu dem Rest des Films. Der Rest des Films schmückt ja auch alles sehr opulent und groß aus und stellt auch alles so aus, und dann funktioniert es vom rein dramaturgischen halt nicht, wenn du dann die Leute 1 Minute kämpfen lässt und dann sagst du, gut, jetzt ist es vorbei, sozusagen. So, sonst kriegst du halt irgendwie dieses große Spiel, was sich von Anfang an entwickelt. Da brauchst du ja auch ein finale Furioso, sozusagen. Aber da finde ich zum Beispiel diese ausgeklügelten Sachen. Also der erste Film ist ja sowieso, da hat sich jemand einen Plan überlegt und den von vorne bis hinten wirklich komponiert. Und dann, Hagen meine ich. Aber und beim zweiten, das ist halt diese epische Schlacht, die halt zwangsläufig natürlich kommen muss bei so einem Epos. Aber da ist klar, die Ränke, die sich Kriemhild ausdenkt, in ihren Kopf können wir nicht reingucken. Also als dann plötzlich eben das Kind stirbt, müssen wir einfach mit ansehen, okay, das hatte sie mit berechnet. Und was ich aber dann klasse fand, was eine Szene war, wo gezeigt wurde, okay, hier wurde irgendwie mal geplant und nicht nur irgendwo hingestürmt. Weil dann die Waffen reingereicht wurden und das dann immer in dieser Nahaufnahme gezeigt wurde. Das fand ich so. Und da wurde ja gezeigt, wie die verstanden, okay, was machen wir jetzt gerade, was passiert jetzt hier gerade. Und eben nicht dieses, oh, wir sind ja viel zu wenige. Oh, wir schaffen es ja gar nicht. Und dann rennen wir wieder zu Grimmit. Und das ist eben, also, und das ist einfach nicht, dass es dann nur noch in dieses Primitive geht. Ja, es ist halt vielleicht wie ein Schwertkampf von zwei Leuten, die irgendwie Meister des Schwertkampfs sind, meinetwegen, und die kämpfen am Anfang noch miteinander und irgendwann sind sie so müde, dass sie halt darauf zurückkommen, sich nur noch mit Fäusten zu schlagen, ja, sozusagen. Also so verläuft es in dem Film oder auch vielleicht wie ein Schachspiel. Ist schön. So, dass es am Anfang noch sehr strukturiert ist und irgendwann wirst du aber halt müde. Spieler sozusagen. So. Und irgendwann, und das macht, und dann vielleicht kommt da noch Hass in dir auf, wo eigentlich gar kein Hass sein muss. Also das muss ja eigentlich alles nicht sein, was da passiert. So. Und dann beginnt das halt sich so zu entwickeln. Ja. Und es ist ja wie, ein Perpetuum mobile, weißt du, es ist ja einmal in Bewegung gebracht und dann geht alles seinen Gang. Es muss überhaupt nicht, man muss theoretisch gar nichts mehr machen. Es passiert einfach so in der aus der Bewegung heraus. Ja, Krimelt macht ja schon. Ja, aber weist ja jeden nochmal drauf hin. Nee, übergeordnet sozusagen. Ja, also du musst nur einmal was anschieben und dann. Ja, läuft es. Man merkt auch, dass Krimhild auch eine Deutsche ist sozusagen. Weil es wird ja gesagt, den deutschen Bund kann man nicht brechen. Und das ist ja auch so, den deutschen Willen kann man nicht brechen. Und sie ist ja dann wirklich bis zum Schluss, bleibt sie der Sache treu, gibt mir Hagen. Und dann ist es ja auch egal, ob ihre, oder egal, also naja, gut, sie reagiert schon, als ihre Brüder sterben, aber sie bleibt trotzdem ihrer Idee treu, dass sie Hagen töten möchte. Ja. Also ich glaube, dass sie seit Anfang wusste, dass sie dann auch sterben muss, weil ihr Kind ist tot, ihr ist sowieso fast alles egal, also okay, sie sucht Rache, aber ansonsten ist ja auch Siegfried tot. Für sie, ich denke, also wenn jetzt Hagen tot ist, dann ist für sie alles egal und dann kann sie auch sterben. Sie wollte ja auch sterben, hat sie ja gesagt. Sie ist ja schon tot. Sie ist ja innerlich. Ja. Innerlich. Aber das hatten wir letztes Mal, diese Projektionssache, wo du sagst, ja eigentlich ist sie doch schuld, dass sie Schuld empfindet, dass sie denkt, okay, ich kann jetzt diese Schuld beseitigen, das Ungeschehen machen. Ich habe das Kreuz ja angenäht, wenn ich Hagen jetzt töte. Also das ist noch viel komplexer. Aber was mich am Ende noch ein bisschen an Krimhild hat zweifeln lassen, ist, dass sie am Ende noch so verbissen wissen wollte, wo der Hort ist. Das kann vielleicht auch von mir falsch interpretiert worden sein, aber das war so ein bisschen, willst du jetzt eigentlich doch nur das Geld oder... Es hängt ja noch mehr daran, das ist ja ihrer Familie. Also ich habe mir die Frage aufgestellt und dachte ich auch, das hat für sie jetzt einen anderen Wert, nämlich, dass ihr das zusteht. Sie ist aus dieser Familie und sie ist jetzt die Erbin. Und ihr wird jetzt alles genommen. Sie ist eigentlich ja schon tot. Sie sagt ja selber, sie ist innerlich schon gestorben. Dass, naja, ob sie jetzt lebt oder nicht lebt. Wenn man innerlich gestorben ist, kann man immer noch erben. Ja, aber weißt du, wenn du innerlich für mich tot bist, dann bist du eigentlich, dann willst du nicht mehr leben. Dann brauchst du auch kein Geld mehr, weil du keine Freude mehr kennst. Aber vielleicht möchte sie es noch vererben. Also sie möchte sozusagen das Letzte, was sie noch wissen möchte. Sie will wissen, wo ihr Schatz geblieben ist. Ich verstehe da nicht diesen Satz, sag mir, wo der Hort ist, und dann kann ich in Frieden zu Siegfried gehen. Da gibt es übrigens, also der Hort war ja ihre Morgengabe von Siegfried. Also Morgengabe heißt sozusagen das Brautgeschenk, also wir sagen Brautgeschenk, so, also das, was sie halt bekommen hat vom Gatten. Und habe ich auch noch nicht drüber so nachgedacht. Der Hort ist ja, das gibt es auch so Motive in der Musik für den Schatz, was dann so ein bisschen übergeht zu Brunhilde. Wenn sie dann irgendwie die Rache ausführt irgendwie und dann beziehungsweise den Siegfried töten lassen will, und also mit der Begrabung des Hortes wird sozusagen das Märchenhafte begraben, also wenn es ins Ding gesenkt. Das ist mir so aufgefallen. Und es gibt eine Szene, die fehlt in dem Film. Das ist, wenn die Burgunden bei König Etzel ankommen. Das ist im Klavierauszug, sind dort Merkworte drin. Da heißt es zum Beispiel irgendwie, gibt es so einen Dialog, dann fragt Krimhild alles nacheinander und dann kommt auch die Frage, na, habt ihr denn meinen Schatz mitgebracht? Ne? Wo ist denn das? Und habt ihr hoffentlich nicht dran gedacht und das und so? Also ich kann direkt mal nachgucken, weil ich hab's dabei. Ihr könnt so lange weiterreden. Ich muss kurz suchen, wo es ist. Nee, genau, das hat mich ein bisschen verstört, diese Geldfrage am Ende noch. Ja, das ist man sagt, ein symbolischer Wert. Also das ist ja für Siegfried sozusagen. Das ist ja so das, was er hinterlassen hat. Das beide sind nur noch die Erde. Aber ihr Leben würde, wenn sie nicht gestorben wäre, traurig aussehen. Sie hätte sich bestimmt doch umgebracht. Also Das, aber wäre sie nicht vielleicht wegen ihrer Mutter am Leben geblieben? Ja, sie ist doch aber am Anfang, die allererste Szene ist doch, wie sie am Grab steht, in so einer, so eine richtige Grabhöhle. Mhm. Und da ist sie ja eigentlich schon... Wie nennt man das? Nein. Ich sag sowas auch immer. Und da ist sie ja eigentlich schon dem Tod nah. Also da ist sie jetzt, da könnte man, es ist direkt das erste Bild. Und sie trägt ja auch den ganzen Film über nur schwarz und hat ja auch in ihren wirklich sehr langen und schönen Zöpfen hat sie ja sowas, ich weiß nicht, ob das ein Haar ist oder... Nee, das ist immer so ein Bändel, so ein Bändchen, was um den Zopf rumgeschwungen ist. Genau, aber sowas Schwarzes. Also das hatte sie im ersten Teil nicht. Doch, ein Bändel hatte sie auch im ersten. Ja, aber ein weißes. Nicht, sie hatte ein weißes. Auf jeden Fall nicht schwarz. Also ich und im weiß zweiten war es dann... Doch, ich habe da auch die ganze Zeit drauf geachtet. Soll ja auch einen modischen Wert haben. Hier. Natürlich, also alles mal schön. Aber nein, sie hat einmal weiß an und das ist nach der Geburt. Da hat sie keine schwarzen Bändel, keine schwarzen Klamotten. Klar, man könnte jetzt sagen, das ist halt aus Versehen so, aber wir wissen ja, in einem Film ist nichts aus Versehen so. Also sie ist nach der Geburt schwach, torkelt dann zu diesem Kind und man denkt, oh, jetzt vielleicht, sie nimmt jetzt dieses Kind in den Arm und denkt sich, neu anfangen oder irgendwas. Mutterliebe. Nichts. Sie geht zu dieser Kiste und holt diese Erde raus und denkt an die Rache. Okay, jetzt ist der Stein, dieses Kind ist so das Potenzial, mit dem ich jetzt weiterarbeiten kann. Jetzt kann ich meinen Mann unter Druck setzen, jetzt kann ich bekommen, was ich will. Und da ist sie eigentlich einfach so schwach und rein und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, da könnte jetzt ein Wendepunkt sein, auch in dieser Farbe. Aber ich glaube, in der Sage und auch bei Heppel, es gibt ja dieses berühmte Heppel-Theaterstück, da ist das Kind von Siegfried und nicht von Etzel. Ja, habe ich mir auch gedacht. Das ist hier nicht ganz klar, aber es wird immer gesagt, heißt da irgendwie, Kriemhild hat dir einen Sohn geboren. Ja. Also in dem Film soll das schon Etzels Kind sein. Genau, weil ansonsten hätte sie ja auch nicht zugelassen, dass ihr Kind getötet wird. Weil es wäre ja vielleicht ist auch ein Kind, was sie nicht unbedingt wollte. Ne? Ja. Und also mit so einer Kreatur da ins Bett zu steigen und dann so ein Kind zu zeugen. Ob das so ganz freiwillig Er hat es ja geliebt auch. Wenn du vorhin gesagt hast, der König Etzel, so das Kind müsste Angst gehabt haben. Ich finde, der König Etzel ist der Einzige, der liebevoll mit dem Kind umgeht. Ja, liebevoll, aber er sieht am furchteinflößendsten aus. Aber das ist Väter oft. Aber sie klammert sich wirklich auch bis zum Schluss immer an diese Erde. Ist mir am Ende, also sie muss ja den ganzen Abend mit dieser Erde im Ärmel rumgelaufen sein. Sie hat ja auch die Arme immer so zusammengeschlungen. Ne? Wahrscheinlich irgendwie hat es die Erde immer. Ja, aber sie versucht es ja zu verkaufen, sozusagen als Liebe, als Akt der großen Liebe, was es nicht ist, sondern es ist alles nur Hass. Alle Menschen um für einen. Da finde ich halt so das Bild, wenn man dann das Schloss brennen sieht, jetzt fällt es mir nämlich wieder ein, dass den Palast brennen sieht und dann ihre Augen, wenn man das als Vorgriff nimmt. Ich meine, 10 Jahre später hat man auch Sachen brennen sehen, sozusagen, und das entsteht sozusagen aus Hass. Alles. Das finde ich in dem Zusammenhang ganz eine schöne Analogie, so eine vorgegriffene. Es gibt ja das berühmte Buch von Caligari zu Hitler, wo Siegfried Karkauer quasi die Psychologie des deutschen Films analysiert und darauf Vorschlüsse zieht, wie sich das entwickelt hat und wie es dann zum Nationalsozialismus kam. Und da ist das ja ein wunderschönes Beispiel. Ne? Das ist ja, hat Simon Frisch auch eben schon gesagt, das ist eigentlich Berlin. Berlin 1945. So, ne? Die stehen noch da und kämpfen alle und halten alle zueinander, aber es ist klar, es geht vorbei. Und insofern noch brisanter, dass die Nazis gerade den Teil nicht nochmal aufgeführt haben. Also die müssen sich schon sowas gedacht haben, ich weiß auch nicht. Ja, das ist schon ein ziemlicher Weitblick. Also es ist immer schwierig zu sagen, okay, der hat jetzt alles genauso vorhergesehen, aber ich finde, so Stimmungen kann man immer... Eigentlich ist es eine Analogie auf den Ersten Weltkrieg und das hat sich halt im Zweiten Weltkrieg ja in gewisser Weise wiederholt. Ja. Mit anderen Leuten an der Spitze. Kann dann halt immer so Stimmungen, die zu der Zeit herrschen, ganz gut nachvollziehen und darauf dann auch Rückschlüsse ziehen. Ich dachte nur wieder an Medien... Hast du gefunden? Ja. Dann sag es mal. Ja, nee, ich dachte nur an Medien... was hatten wir? Doch, das ist Mediengeschichte, das Plenum. Also Geschichtsschreibung und so weiter, dass es immer diese Muster gibt. Also eigentlich muss es gar kein Vorgriff sein. Es ist einfach aufgebaut aus allem, was wir schon kennen. Dass es immer so abläuft, dass die Menschen so handeln. Also, die eine Szene, die fehlt, heißt im Klavierauszug wie folgt. Einzug der Burgunden, Stichwort, das kennt man noch. Das ist dann das ist der Hof, dann kommen die Burgunden eingezogen. Kriemhild im Portal, das fehlt. Im Film geht es dann so weiter, da sind plötzlich schon Etzel und Gundert gehen zusammen eine Treppe hoch, so ein Haken auch. So. Und fehlen, also stichwortmäßig, Einzug der Burgunden, Kriemhild im Portal. Dann Etzel und Gunther. Dann Gunther bei Kriemhild. Und jetzt scheint so ein Dialog zu kommen, der sehr sarkastisch ist. Er sagt, Kriemhild, das ist immer die Anfänge von den Zwischentiteln. Den ganzen Text habe ich jetzt leider nicht dabei. Es gibt auch eine Zensurkarte. Hier anfangen. Ich hoffe, dass ihr meine Morgengabe. Und dann geht es irgendwie weiter. Ich weiß nicht mehr genau, dass ihr meine Morgengabe wieder gefunden habt und mitgebracht habt oder irgendwas. Dann geht Gernot zu Kriemhild. Das ist einer von den beiden Brüdern. Und da sagt sie irgendwie, geht er noch fleißig auf die Jagd? Fragezeichen. Die ist ziemlich fies. So, Gernot tritt zurück, Stichwort. Ist eigentlich fast schon verrückt geworden. Dann die ist verrückt, vollkommen. Dann geht ein bisschen näher zu Kriemhild und dann, Zwischentitel ist hier der Anfang, möge Dietelind nie erfahren, das war Dietelind, der geheiratet hat da zwischendurch. Was genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber irgendwie möge Dietelind nie erfahren, was du eigentlich für ein Arschloch bist, so im Sinne wahrscheinlich. So, Kriemhild zu Rüdiger, dann geht Kriemhild noch zu Dietrich und dann noch eine Nahaufnahme von Kriemhild. Und dann irgendwie fragt, ihr bringt den Waffenmeister. Und heißt, glaube ich, ihr bringt den Waffenmeister von sowieso mit. Warum? Fragen. Warum bringt ihr den Waffenmeister? Also Dietrich ist eigentlich der Waffenmeister, glaube ich, von Rüdiger oder irgend sowas war das. So, und dann das kennen wir wieder. Da kommt wieder dazwischen, ihr werdet müde sein von der Fahrt. So, das ist dann wieder König Etzel. Und dieser Dialog fehlt halt, das ist ein bisschen schade. Weil, der ist eigentlich, weil das würde nämlich nochmal erklären und dich nicht für dieses, also unsicht für dieses Rätsel stellen am Ende. Sauer auf alle. Die ist nicht nur sauer auf Hagen, sondern auch sauer auf alle, weil die ja alle zu Hagen gehalten haben. Was ich auch interessant fand, war, dass die zwei anderen Brüder, also Gerenot und den anderen habe ich jetzt einen Namen vergessen. Giselher. Genau, die werden im ersten gar nicht wirklich thematisiert, fand ich, außer diese eine Szene, wo sie sich dann vor Hagen stellen, ja, wo ich mir dann mal noch die Frage gestellt hat, wer sind die zwei? Sind sie jetzt einfach irgendwelche Ritter, die für Gunther arbeiten? Und dann erst im zweiten versteht man, dass das die anderen Brüder sind, die dass sie eigentlich drei Brüder sind. Und auch die Mutter kommt ja im ersten Teil gar nicht vor, oder? Doch, doch, doch, weil es wird ja auch irgendwie gesagt, zu Brunhild wird gesagt, sei die Tochter, weil genau, Brunhild möchte ja, dass Kriemhild und Siegfried gehen. Und dann sagt Gunther, glaube ich, zu ihr, dann sei du aber die Tochter für Ute. Genau, wenn magst du Ute die Tochter ersetzen. Genau. Okay. Ja, die Brüder werden einmal gezeigt, also da sitzt dann wie heißt der, Gunther, auf dem Thron und die beiden stehen daneben. Und dann kommt, ich weiß nicht, woher es da übersteht und irgendwann, genau, das sind die Brüder, aber sie spielen noch nicht diese Rolle. Natürlich nicht. Aber sie berichtet ja ganz am Anfang, ganz, also diese Antworten allein, diese Frage-Antwort-Sachen, die immer wiederholt werden. Möchtest du dich nicht verabschieden? Was in Frieden, oder wie auch immer. Der Priester fragt sie, die Mutter fragt sie, also die Wichtige, und sagt, nein, Priester, nein, Mutter. Ja, aber ja, und das ist doch herrlich, aber das ist so. Ich fand es auch ganz interessant, wie mit dem Raum zwischen den Nibelungen und den Hunnen umgegangen wurde. Also wie weit die auseinander sind. Das war schwierig zu inszenieren, weil man ja nicht irgendwie diesen ewig langen Weg filmen kann. Aber dadurch, dass die sozusagen so völlig unterschiedlich waren, Nibelungen sind halt so ein bisschen edler und eher so dem klassischen Rittertum zugeneigt. Und das sind halt irgendwie so eher wilde, hedonistische Wesen sozusagen, die vielleicht auch irgendwie schon so ein Stück weit in Richtung Tiere ja gehen und in Höhlen leben und sowas. Und so hat man so ein... Geht es dann auch wieder so zurück zu den Menschen, bei denen Siegfried ganz am Anfang gelebt hat. Das fand ich auch. Die waren ja auch... Das ist auch interessant. Die waren schon fast prähistorisch, fand ich. Ja. Mit den Fällen. Waren sie glücklich. Ja. Die hatten nicht so die ganzen Sitten und Worms, die sich alle gegenseitig umbringen und ihren Scheiß Treue schwüren. Und die ganzen etwas primitiveren Leute sind ja alle glücklich eigentlich, bis die ganzen Hunde. Die ganzen Wobei ich zwei Sachen mit dem Weg, da dachte ich tatsächlich an Schatz im Silbersee. Weil da auch, ich weiß nicht, wie oft Einstellungen kommen, und da reiten sie durch die Prärie. Und dann reiten sie durch die, und immer noch. Und das kam dann halt, um diesen Weg zu zeigen. Aber zu dem Unterschied mit dem Glücklichsein, ich dachte in einem Moment, als sie halt sich beschwerten, dass Attila, also Etzel, eben jetzt nicht mehr Krieg führt und dass die Kriemhild in eben irgendwie milde gestimmt und weiß ich nicht hätte, dass dann eine, wie wird das genannt? Meuterei, sowas in der Art. Gibt es das auch an Land? Heißt das? Oder ist das einfach nur Sturz von unten? Also, dass die... Putsch, so heißt es, ja, mit Militär. Dass das irgendwie noch dazukommen könnte. Also in dem Moment, aber das kippt ja direkt, als der Sohn dann kam. Aber es ist auch interessant, dass angeblich die Hunden die Wilden sind, ja, aber Attila zum Schluss es nicht schafft, Hagen Gewalt anzutun. Schafft er es nicht oder überlässt er es Krimi? Ich würde sagen, überlässt es. Ich habe es mehr so gedeutet, dass er es nicht schafft irgendwie. Weil er versucht es irgendwie so dreimal. Er will auch schon, weil er hat ja seinen Sohn umgebracht, und denkt dann, nee, Moment mal, Krimhild, die ist ja hier eigentlich... Er hat ja eigentlich Krimhild geschworen, ich weiß nicht, ihn ihr zu bringen oder ihn zu töten. Weil wenn er ihr gesagt hat, ihn zu töten, dann... Naja, ich denke mal damit, dass er ihn rausgeholt hat sozusagen, hat er dann der Schwur ist sozusagen schon erfüllt, dadurch, dass sie seinen Palast anzünden durfte. Das war ja auch wieder so symbolisch, dass Krimhild Hagen mit dem Schwert von Siegfried umbringt, das Hagen so lange beschlagnahmt hatte sozusagen. Ja. Auch wieder. Siegfried siegt am Ende doch. Das ist sein Schwert. Weiß ich nicht, ich finde, eigentlich gewinnt keiner, also weil am Ende sind erstmal alle tot und es ist ja auch, fällt ja gerade im zweiten Teil wirklich völlig auseinander, irgendwas über Gut und Böse, weil die eigentlich alle irgendwas haben, was man eigentlich nicht gutheißen kann. Der Einzige, der überlebt, ist Attila, der eigentlich der Fremde ist und der hat auch seinen Sohn verloren und Großteil seiner Menschen. Total angearscht, ja. Konnte nie die Liebe von... Ja, von Frau, die ihn nicht geliebt hat, hat ein Kind bekommen, das dann getötet wird. Dann kommen die ganzen Burgunden, zünden alles an. Das ganze Gefolge ist tot. Das Kind wird getötet wegen der Frau, die ihn nicht liebt. Das ist schon. Aber nicht mal im Hass sind sie vereint. Oh. Weil sie ja dann doch Liebe verspüren muss und er spürt Hass. Ja, ja. Aber er ist am Ende, hat keinen Hass für sie. Das ist ja das Klar. Also er sagt ja ganz, ganz ruhig, sie hat nie einen anderen Mann gehabt. Er ist der Einzige, der irgendwie verzeihen kann irgendwo. Genau. Auch er verzeiht diesem seinem Gefährten, auch ein Vasall von ihm, der seine Frau umbringt. Also, und er sagt, er tut nichts. Also ja, das ist ja so eine völlig entrückte Welt am Ende. Total. Also da hat es ja nichts mehr mit Moralvorstellung oder sowas. Sagt, sorry, als sie dann irgendwie sagt, ja, nie war mein Herz so von Liebe erfüllt wie jetzt, da geht er ja so, hä? Dieses Irre geht so zurück, so dieses, ja. Okay, das ist nicht normal, okay, lass es mal machen, ich halte mich jetzt da raus. Sagt doch auch einer zu ihr, du bist kein Mensch mehr. Ja. Was mich hat der Film auch ein bisschen an Vom Winde verweht erinnert, wahrscheinlich weil er auch von der Länge her so war, und weil, das ist vielleicht so ein bisschen, weil ich dann diesen Vergleich Europa-Amerika gezogen habe und das Ding war ja so, dass der Vom Winde verweht war ja sozusagen auch in zwei Teilen, weil das Band war ja zu lang, dann musste er gestoppt werden und Vom Winde verweht, der erste Teil endet ja auch tragisch und der zweite Teil endet auch wieder tragisch. Also haben wir beide mal dieses tragische Ende. Aber wir hatten dann hinterher alle gesagt, dass es für Amerika ein untypisches Ende ist. Normalerweise hat man dieses Happy End. Und ich finde aber, die Nibelung, dieses tragische Ende, ist nicht untypisch unbedingt. Moment mal, war ein tragisches Ende bei Vom Winde verweht? Der doch am Ende die gearbeitet? Die ist und allein verlassen. Und sie merkt aber, dass sie ihn liebt und er sagt dann, ja, aber jetzt ist es zu spät und geht. Das war das Ende? Ja, das war das Ende. Oh, ich habe es positiv in Erinnerung. Es war auch gut inszeniert, aber es war kein... Oh, das ist ja traurig. Also ich mochte sie. Und ja, über den Film, also die Welt, also mit den Nibelungen, die wilde Menschen gegenüber die Burgunder, die wild Menschen sehen menschlicher aus als die Burgunder. Weil die Burgunder verhalten sich mit Hass und mit Rache und alles. Und die wilde Menschen sind, also die Hunden sind, also sie haben komische Verhalten, aber es ist mit Liebe und Respekt und Treu, genau. Und also es gibt diese Vergleiche in der Film immer und immer und ich glaube vielleicht Fritz Lang will etwas auch über das erzählen, dass man nicht immer die reiche Könige sind und mehr menschlich sein sollte. Mhm. Ja. Könnte doch auch so eine kapitalismuskritische Komponente sehen, wenn sie das Geld sozusagen den Armen zuschüttet und sagt, ihr brecht, also das wird ja so aufgebaut, dass das heilige Recht des Gastes, also es steht alles, über allem steht, man darf einen Gast nicht umbringen, den man... Ja, also ich will jetzt auch niemanden verschrecken, aber so, also man kann jemanden außerhalb, ne, das geht, aber das Recht des Gastes und sie sagt sozusagen, okay, dann gebe ich einfach mal den Armen und sie steht ja auch oben auf der Treppe, so wie ne, und schüttelt Geld sozusagen runter, völlig emotionslos. Und die greifen da irgendwie danach und sagen, okay, für Geld machen wir alles. Ja, das ist so, echt pervers. Also dieses Ober-Unterschicht-Ding. Und auch die Geld, die der... Der Mann, der mit die... Ach, Hagen. Ja, danke. Der Hagen, also er wirft die Geld ins Wasser. Und also die Geld, also dann hat vielleicht kein Wert mehr, weil also er ist in die Natur. Und also es ist, also die Wert ist nur in die Natur und nicht in die Geld. Und also, das ist auch wieder so ein bisschen... am Anfang, Siegfried findet diesen Hort und er ist versteckt. Und am Ende wird er wieder versteckt. Also es ist wieder so, ja. Siegfried ist tot und der Hort oder der neue Wärter muss erst noch gefunden werden. Vielleicht einen dritten Teil oder so. Wer weiß, sie arbeiten schon dran. Ja. Es gab auch einen zweiten Teil von Titanic. Also. Na, echt? Doch. Ich muss mal auf Tele5 im Nachtprogramm gucken. Wer geht der dann? Also, da läuft der bestimmt nicht. Mal. Titanic? Es gab Titanic 2. Was? Aber nicht echt? Von James Cameron. Mit mehr Jungfrauen dann. Es geht unter Wasser weiter. Leider gesehen, aber... Ich glaube, da wird die ein Jahr später einfach nochmal gebaut oder so. Es wäre jetzt möglich, noch so die letzten Sätze zu sagen, weil wir sind bei einer Stunde angekommen. Tschüss. Genau. Nee, hat mir, also, ja, vielleicht ist es ein bisschen blöd, aber ich muss sagen, es hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und ja, also das war sehr unterhaltsam, fand ich. Ich fand es auch sehr, sehr schön. Also gerade auch, weil die Teile ja relativ verschieden sind, aber es ist doch alles sehr, sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr vorausdenkend, vielschichtig. Und es ist eine sehr schöne Verarbeitung von so einer Geschichte wie die Nibelung, so einer großen, großen Erzählung. Sehr engagiert künstlerisch. Ja. Auch mit viel, das muss man mal auch so, ja? Viel Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, finde ich. Also es ist sehr selbstbewusst. Wahnsinnig viel experimentiert und so. Und es wird immer so Fritz Lang als der große Regisseur gesehen, aber muss vor allem sein Team auch bewerten. Also die ganzen die Kameramänner Günter Rittau und wie hießen sie alle? Karl Hoffmann hat, glaube ich, damit gedreht und dann vor allem halt die Ausstattung gemacht haben und die ganzen Sachen gebaut haben überhaupt. Also das ist ja gebaute Bilder. Das ist ja, die ganzen Waldszenen sind ja alle im Studio gebaut. Das ist ja fast nichts an realen Schauplätzen gedreht. So, Erich Kettelhut hat da ganz viel gemacht. Da gibt es übrigens ein schönes Buch, das heißt Im Schatten des Architekten. Das sind quasi Memoiren von Erich Kettelhut, ein bisschen aufgearbeitet und da gibt es auch ein schönes, langes paar Kapitel über die Nibelungen. Das ist sehr interessant, sehr lesenswert. So wie das alles gebaut haben sozusagen, so die Hintergründe. Das so als kleine Leseempfehlung. Im Schatten des Architekten. Okay. Und ich muss auch sagen, dass, also obwohl der Film sehr alt ist, ich empfehle jede diese Filme zu sehen, weil also er ist schon auch modern, also und er kann uns über die Geschichte von Filmen erzählen und die Geschichte über die Stimmung in die Epoche der Zeit von Fritz Lang und ja, also zu sehen. Genau. Weil ich würde den Film empfehlen, aber wenn man ein bisschen älter ist, weil ich habe den Film in der 8. Klasse, also mit 14 gesehen und war gelangweilt und habe ihn nicht gemocht und jetzt mit Abstand und gut, jetzt auch durch das Studium habe ich dann den Film besser verstanden und auch mehr wertgeschätzt. Ja. Damals war ich auf der Fassung, das war. Ja. Restaurierte Fassung gibt es erst seit ein paar Jahren. Und die Münchner Fassung, wo die war noch nicht lange verfügbar. Ja, und es war auch im Klassenzimmer mit dem Fernseher. Ja, von, das ist ja. Und das ist nicht so wie hilflos. Jetzt mit Live-Klavier. Völlig verloren. Ja, 14. Okay. Ja. Dankeschön. Danke.